Nimmt der Urlaub weiß aus und die Beine in die Hand, denn der Biff als den Urlaub in den Po.